Gaming Review Nummer 9, Portal 2. 18. Oktober 2007. Entwicklerstudio und Publisher Valve veröffentlicht die Orange Box. Auf ihr befinden sich die Spiele Half-Life 2 Episode 2, welches das vermeintliche Hauptspiel ist, Team Fortress 2 und das Spiel Portal. Dass in diesem Spiel mehr steckt als ein simples Minigame, wird sich in den nächsten Wochen offenbaren. Kritiker machen Luftsprünge und Gamer sind vom Knobelspiel überwältigt. Woran das liegt und was sich zu Portal 2 verändert hat, kommt jetzt. Innovation. Portal war 2007 die Verkörperung der Innovation in der Shooterwelt, denn die Half-Life-Entwickler lassen nicht wie beim x-ten Kriegsshooter die Köpfe platzen, sondern legen Wert darauf, dass man mit der Waffe am Arm besonnen und überlegt umgeht. Dass die Idee, Portale an Wände zu schießen und mit diesen die physikalischen Gesetze auszutricksen, erst jetzt kommt, überrascht ein wenig, denn der Spaßfaktor beim lustigen Rumhüpfen und Austricksen der Geschütztürme ist immens. Nun gut, das alles gab es schon in Portal 1, aber Portal 2 sitzt noch einen drauf. Eine Art Schleim, der entweder rot, blau oder weiß ist, beschleunigt die Figur, lässt sie höher springen oder Portale in unübliche Wände platzieren. Das macht das Spiel noch komplexer und auch witziger, da man den unendlichen Tunnel, der sich mit den Portalen erzeugen lässt, noch beschleunigen kann. Ein neuer Würfel, der Laserstrahlen abfangen und wie ein Spiegel in eine beliebige Richtung lenken kann. Gleichzeitig auch eine Waffe, um den Geschütztürmen den Gar auszumachen. Ein Traktorstrahl, der durch Knopfdruck die enthaltenen Dinge ansaugt oder wegschiebt und zu noch mehr Vielfalt an Rätseln führt. Hinzu kommen noch viel mehr Dinge, die jetzt nicht weiter erwähnenswert sind. Die Handlung. Schon im ersten Teil wurde man ohne Informationen in das Testgebäude von Aperture Science geworfen und wurde von einer weiblichen Computerstimme namens GLaDOS oder GLaDOS durch die Räume geführt. Da GLaDOS aber nicht gerade freundlich gesinnt ist und nach eurem Anschlag auf sie noch mehr Antrieb bekommen hat, euch mit sinnlosen Tests zu bombardieren, beginnt sie euch mit hämischen Kommentaren zu terrorisieren. Beistand bietet euch Wheatley, eine kleine sprechende Robokugel, der euch auf eurer Reise begleitet, aber nur indirekt an den Rätseln beteiligt ist, weil er sich nur auf angebrachten Schienen bewegen kann. Schon als ihr in einem hotelzimmerähnlichen Hotelzimmer aufwacht und nach einem wahrscheinlich mehrmonatigen Schlaf erstmal Tonübungen und bizarre Wahrnehmungstests absolvieren müsst, werdet ihr ins Chaos der zerstörten Anlage von Aperture Science geworfen. Im Laufe der Handlung erfahrt ihr anschließend mehr über GLaDOS, Aperture Science selbst und die Beziehung zur Organisation Black Mesa, die in Half-Life eine große Rolle spielt. So spaziert man nicht wie im Vorgänger durch die rätselhafte Welt, sondern erfährt Stück für Stück und Testraum für Testraum neue Informationen. Koop. Die vielleicht beste und sinnvollste Erneuerung in Portal 2 ist der Koop-Modus, der handlungsmäßig an den Singleplayer anschließt und die beiden Testroboter Atlas und Peabody in die Testkammern schickt. Auch hier ist GLaDOS quasi Erzählerin, da die beiden neuen Protagonisten nicht sprechen, sondern sich nur mit Gesten oder Schere, Stein, Papier verständigen. Ähnlich wie beim Singleplayer hat jeder Roboter eine Doppelportal-Gun, wobei allerdings das Spiel auch mit vier Portalen genügend Komplexität behält. Auch die Spiellänge liegt wie beim Singleplayer bei etwa 7 Stunden und ist für ein aktuelles Spiel relativ normal. Der Humor. Wenn es etwas gibt, das dem Videospielen heute fehlt, dann ist es Humor. Vielleicht ist es auch genau das, was Portal 2 so außergewöhnlich macht. Seit den guten alten Point-and-Click-Adventures fallen mir wirklich wenige Spiele ein, die einen solch treffenden Humor beinhalteten. Wie es nun Portal 2 zustande bringt. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Mit diesem und ähnlichen Sprüchen versucht GLaDOS, euch durchgehend aus dem Konzept zu bringen. Dabei ist keiner dieser kleinen Decks fehl am Platz oder zum Kopfschütteln. Auch Wheatley, der laut GLaDOS das Erzeugnis einer Generation ist, deren Ziel es war, den größten Idioten zu erschaffen, bringt den Spieler durch seine Dummheit ab und zu zum Lachen. Oder wenn er sich nicht traut, die Taschenlampe anzumachen, oder GLaDOS mit einem bayerischen Akzent zu verwirren. Es ist einfach unfassbar, wie oft ich bei diesem Spiel schmunzeln, wenn ich sogar lachen musste. Grafik und Sound. Grafisch kann man Portal 2 nichts vorwerfen, wobei es mir sogar vorkam, als wäre die PC-Version grafisch sogar besser als die der Konsolen. Wichtiger ist hier der Sound bzw. die Synchronisation, auf die ich besonders Wert legen möchte. Es gibt viele Spiele, bei denen die Originalsynchro sicherlich die beste ist. Bei Portal 2 muss man allerdings ein Lob aussprechen, weil sowohl die Stimme von GLaDOS im Deutschen von Gertrude Thoma und von Wheatley im Deutschen von Tobias Meister, der auch Brad Pitt oder Jack Black spricht, einfach genial ist und mit dem Englischen meiner Meinung nach locker mithalten kann. Fazit. Zusammenfassend kann man Portal 2 eigentlich nur loben, wegen seiner Innovation, seiner Steigerung zum Vorgänger und dem schwarzen Humor. Hoffentlich wird diese Serie in irgendeiner Weise fortgesetzt. Das Spiel bekommt bei mir in der Gesamtwertung 90%. Wie diese 90% zusammengekommen sind, eben auch Preis-Leistungs-Verhältnis, seht ihr auf der Seite www.nörgelnerd.de.vu.